Erster am nächsten Morgen stand Laban früh auf. Er küsste seine Enkel und Töchter und verabschiedete sich. Dann ging er zurück nach Hause. Zweiter auch Jakob zog weiter auf seinem Weg. Da begegneten ihm Engel von Gott. Dritter, als Jakob sie sah, sagte er, das ist das Lager von Gott. Deshalb nannte er den Ort Mahanaim. Vierter, Jakob schickte Boten voraus zu seinem Bruder Esau. Esau wohnte im Land Edom. Fünfter, er gab ihnen einen Auftrag, sagt meinem Herrn Esau, dein Diener Jakob war lange bei Laban. Sechster, ich habe jetzt Rinder, Esel, Schafe und Diener. Ich schicke diese Nachricht, damit du freundlich zu mir bist. Siebter, die Boten kamen zurück und sagten, wir haben deinen Bruder Esau getroffen. Er kommt dir mit 400 Männern entgegen. Achter, da bekam Jakob große Angst. Er teilte seine Leute und seine Tiere in zwei Gruppen auf. Neunter, er dachte, wenn Esau eine Gruppe angreift, kann die andere Gruppe fliehen. Zehnter, dann betete Jakob, Gott von Abraham und Isaak, du hast gesagt, geh zurück in deine Heimat. Elfter, ich verdiene deine große Güte nicht. Früher hatte ich nur einen Stock, jetzt habe ich zwei große Gruppen. Zwölfter, bitte rette mich vor meinem Bruder Esau. Ich habe Angst, dass er uns alle tötet, auch die Mütter und Kinder. Dreizehnter, aber du hast versprochen, ich werde gut zu dir sein. Deine Nachkommen werden so zahlreich wie der Sand am Meer sein. Vierzehnter, Jakob blieb diese Nacht dort. Er suchte Geschenke für seinen Bruder Esau aus seinem Besitz aus. Fünfzehnter, er nahm 200 Ziegen und 20 Böcke, 200 Schafe und 20 Widder. Sechzehnter, er nahm 30 Kamele mit ihren Jungen, 40 Kühe, 10 Stiere und 30 Esel. Siebzehnter, er gab die Tiere seinen Dienern. Jede Herde sollte einen Abstand zur nächsten Herde haben. Achtzehnter, er sagte zum ersten Diener, wenn Esau dich trifft und fragt, wem du gehörst, dann antworte ihm. Neunzehnter, sag ihm, das ist ein Geschenk von Jakob für meinen Herrn Esau. Jakob kommt direkt hinter uns. Zwanzigster, er gab den gleichen Befehl auch dem zweiten und dritten Diener. Alle sollten das zu Esau sagen. 21. Jakob dachte, ich beruhige ihn mit den Geschenken. Wenn ich ihn dann sehe, ist er vielleicht gnädig. 22. So gingen die Geschenke voraus. Jakob selbst blieb die Nacht im Lager. 23. In der Nacht stand er auf. Er nahm seine Frauen und seine 11 Söhne und ging über den Fluss Jabbok. 24. Er brachte sie und alles, was er hatte, auf die andere Seite des Flusses. 25. Jakob blieb allein zurück. Da kämpfte ein Mann mit ihm, bis die Sonne aufging. 26. Der Mann sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da schlug er Jakob auf das Gelenk der Hüfte. 27. Der Mann sagte, lass mich los, denn es wird hell. Jakob antwortete, ich lasse dich nur los, wenn du mich segnest. 28. Der Mann fragte, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. 29. Der Mann sagte, du heißt nicht mehr Jakob, sondern Israel. Du hast mit Gott und Menschen gekämpft und gewonnen. 30. Jakob fragte, wie heißt du? Der Mann antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. 31. Jakob nannte den Ort Pniel. Er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und lebe noch. 32. Die Sonne ging auf, als er an Pniel vorbeiging. Er hinkte aber wegen seiner verletzten Hüfte. 33. Deshalb essen die Israeliten bis heute einen bestimmten Muskel an der Hüfte nicht.